offene Lage Cognac her. Heute ist mir alles ganz egal. Noch ne Lage Cognac her. Kinder, denn wir leben nur einmal. Seid lustig, ihr Leute, denn heute ist heute und geht ihr auf Pleite. Wenn's heute nicht ist, wird's morgen sein, drum noch ne Lage Cognac her. Bis die Flaschen und die Taschen leer. Zum Wohl! Zum Wohl!